Telekom Fernsprecher, Skalitzer Straße, Ecke Admiralstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein blauer Hyatt Mineralwasserverschluss sowie ein, ja, was könnte es sein, ein Pflaumenkern und eine Glasscherbe. Zusätzlich eine Spielzeugverpackung mit der Aufschrift Collect and Build und auf der Rückseite Biriktirin Market Yapin. Sieht so aus wie eine aus Einzelteilen zusammensetzbare Burg. Wie gesagt, nur die Verpackung. Außer dass bei dem Fernsprecher auch hier eine Scheibe beschädigt ist, aber das Sicherheitsglas alles zusammengehalten hat. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.